بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على صدق بيت الله إن بفايزن فيه إن بيتن فيهم هلفة إن بيتن فيهم فجيبه ونزع زندن بين الله رشت leitet der ist recht geleitet und du wirst auch niemanden finden der ihn auf einen falschen Weg bringen kann. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden fehlleitet, dann ist fehlgeleitet. Und dann gibt es niemanden, der ihn auf den richtigen Weg bringen kann. Denn die Herzen der Menschen sind, wie es im Hadith heißt, zwischen zwei Fingern der Finger des Alabama, subhanahu wa ta'ala. Und er wendet die Herzen, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Und der Mensch, das Einzige, was er machen kann, er kann andere zum Guten aufrufen und ihm den richtigen Weg zeigen. Das ist mal auf Arabisch Hidayat und Irshad. Aber man kann nicht einen Menschen dazu zwingen, im Herzen gläubig zu sein, denn diese Art der Rechtleitung, das nennt man Hidayat und Tawfiq, das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala alleine kann und niemand kann das. Und deswegen kann man niemanden zwingen, die Rechtleitung anzunehmen, man kann die Menschen nur darauf hinweisen. Kommst du mit rein, inshallah. Du bist noch jung, Alhamdulillah. Und liebe Geschwister, beim letzten Mal und beim vorletzten Mal haben wir über einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesprochen und den möchten wir heute zu Ende besprechen. Und nur ein Hinweis darauf, die Tatsache, dass wir über einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam drei Sitzungen sprechen, und man könnte noch mehr darüber sprechen, weist darauf hin, dass seine Worte kurz und prägnant sind. Das heißt, sie sind wenige Worte, die er sagt, aber darin stecken viele Bedeutungen und darin steckt viel Nutzen und darin steckt große Weisheit. Und um das zu analysieren, um das richtig zu verstehen, muss man sich damit gut beschäftigen. Und wir haben über mehrere Dinge gesprochen und heute möchten wir über zwei Bereiche sprechen. Ihr könnt euch noch erinnern, es geht um den Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, wo er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn man etwas Übles sieht, dann soll man es selbst beseitigen, wortwörtlich mit seiner eigenen Hand. Wenn man nicht kann, dann soll man es wenigstens sagen. Und wenn man auch nicht kann, dann soll man es zumindest im Herzen verabscheuen. Und das ist die Mindeststufe an Iman. Das heißt, das ist die schwächste Stufe an Iman. Und dieser Hadith, was wir heute sagen wollen, ist die Belohnung, die uns erwartet, wenn wir diesen Hadith umsetzen. Und zweitens wollen wir darüber sprechen, worauf man achten muss, wenn man das umsetzt. Ein paar Methoden, auf die man dringend achten soll, damit man nicht mehr kaputt macht, als man eigentlich aufbauen wollte. Und wir drehen aber den Spieß um. Wir fangen an mit einigen Methoden, wo man, also die Art und Weise, wie man sowas macht und was man da dringend berücksichtigen muss. Denn ihr wisst, dass es gibt viele Leute, die behaupten, sie würden das Gute gebieten und Schlechte verbieten. Und lasst uns einmal von diesen hochgestochenen Begriffen runterkommen, wenn man auf den Boden kommt. Was sagt man? Man sagt öfter, ich habe es ihm doch gesagt. Ich habe ihn doch darauf hingewiesen. Er wollte mir nicht zuhören. Er will einfach nicht akzeptieren, was ich ihm sage. Das sind Ausdrücke von Leuten, die sagen, sie haben die andere Person bereits auf das Schlechte, vor dem Schlechten gewarnt und wir haben die Person bereits auf das Gute hingedeutet, hingewiesen. Nur die Frage ist eben, wie das geschieht. Deswegen sagen wir, es gibt viele Leute, die das behaupten, getan zu haben, aber es gibt wenige, die es tatsächlich tun. Die wichtigste Sache, liebe Bruder und liebe Schwester, auf das du achten solltest, ist der Ikhlas. Der Ikhlas. Ikhlas bedeutet gesetzlich, dass man etwas tut und am Endeffekt, man möchte nur Allahs Zufriedenheit haben. Und dir ist vollkommen gleichgültig, ob die Menschen dich dafür loben oder ob sie dich dafür kritisieren, solange du weißt, dass diese Sache gut ist bei Allah. Und dieser Ikhlas zeigt sich natürlich in deinen Handlungen. Also, wenn jemand viele Dinge tut, von denen und von aus diesen Dingen, die er tut, kann ich auf sein Inneres schließen. Das ist ganz normal. Also, wenn ich jemanden sehe, der betet und der fastet und der macht Zakat und der sagt Assalamu alaikum und der geht in die Moschee, dann kann ich davon ausgehen, dass er ein Muslim ist. Aber wenn eine Person, sie betet nicht, sie fastet nicht, sie kleidet sich nicht wie ein Muslim und sie kommt auch nicht in die Moschee und kommt auch nicht, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass sie ein Muslim ist. Dann muss ich davon ausgehen, dass es kein Muslim ist. Ja? Insofern ist man entschuldigt, wenn man äußerlich jemanden sieht, wie er regelmäßig etwas macht und sagt man also ehrlich gesagt, also das ist eindeutig kein Muslim, nach dem äußerlichen Anschein nach. Ja? Da ist man prinzipiell entschuldigt. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man darauf achtet, wie man sich verhält. Deswegen kann man nicht einfach nur sagen, der Islam ist etwas im Herzen und die Taten sind völlig egal. Das stimmt nicht. Im Islam sind die Taten nicht egal. Und das Wichtigste, auf das man zu achten hat, ist die Absicht. Das Wichtigste, auf das man achtet, ist die Absicht. Und wenn einer zum Beispiel zu den Leuten sagt, ich habe ihn darauf hingewiesen, ich habe ihm bereits Bescheid gesagt, ich habe das und das getan, dann zeigt er, was er getan hat. Dann redet er über die guten Sachen, die er getan hat. Und das ist natürlich, da muss man jetzt 10 Fragezeichen stellen, warum er über das spricht, was er getan hat. Oder was er gesagt hat. Weil das ist normalerweise eine Eigenschaft einer Person, die gerne möchte, dass andere wissen, was er getan hat. Das ist die Norm, das ist der Normalfall. Also du darfst mich als Mensch nicht kritisieren, dass ich von einer normalen Sache ausgehe. Normal ist, dass eine Person, die in die Moschee reinkommt, ist Muslim. Sage ich ihm Assalamu alaikum. Aber wenn ich eine Person nie in der Moschee sehe, dann kann ich nicht davon ausgehen, das ist natürlich Theorie, ne? Es gibt ja 1000 andere Moscheen. Ja? Aber normalerweise, ich kann nicht davon ausgehen, eine Person, die nie in die Moschee geht, dass hier Muslim ist. Und deswegen, diese Normalität, die kann mir niemand zum Vorwurf machen. Wenn ich mal falsch liege, dann ist es eher die Schuld der Person, die sich falsch verhalten hat. Und deswegen, lieber Bruder, eines der wichtigsten Sachen ist, dass du nicht sprichst über das, was du getan hast an guten Sachen. Zu sprechen über gute Sachen, die man getan hat, darf man manchmal, aber prinzipiell gilt es, dass man nicht darüber spricht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, al-Karim, dass wenn ihr in tubdu sadaqati fani'immahi, sinngemäß, wenn ihr die Spenden, die ihr hergibt, öffentlich macht, das ist gut. Das ist schön, dass ihr das macht. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Aber wenn ihr sie geheim haltet und den armen Menschen gebt, dann ist es besser für euch. Okay? Das heißt, der Gläubige strebt natürlich immer nach dem höchsten Ziel und besten Ziel. Ihr dürft auch in die Gruppe reinkommen da hinten. Oder wollt ihr eine zweite Sitzung aufmachen, die uns Konkurrenz schafft? Das könnt ihr machen in den großen Moscheen in Medina, Makka, da fällt das nicht auf. Aber in so eine kleine Sitzung wie hier in der Moschee, dann fällt das auf. Das ist der erste Punkt, liebe Geschwister. Und das ist der wichtigste Punkt. Also über diesen Punkt ist eigentlich nicht in Ordnung, dass man so kurz darüber spricht. Okay? Normalerweise, das ist das wichtigste Thema überhaupt. Weil unsere ganze Ibadah ist auf 2 Dinge aufgebaut. Erstens, dass du es für Allah machst. Zweitens, dass du es machst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Machst du etwas nicht für Allah, vergiss es. Machst du etwas für Allah, aber nicht wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, vergiss es. Eins und das andere. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist, dass man das Gute zu gebieten, al-amr bil-ma'ruf, und das Schlechte zu verbieten, al-nahi al-munkar, muss nicht immer mit Worten sein. Muss nicht immer mit Worten sein, muss auch nicht immer, und man muss auch nicht immer im Vordergrund stehen. Aber was ich damit sagen will, man muss es nicht immer mit Worten machen, ist ganz einfach, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah sagte über ihn im Koran al-Karim, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Das heißt auf Deutsch ungefähr übersetzt, ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Beispiel für jeden, der auf Allah an den jüngsten Tag hofft. Und was bedeutet das für uns, liebe Geschwister? Viele Dinge, die Sahaba radiallahu ta'ala anhum gemacht haben, als Teil der Religion, als Ibadah oder anderes, haben sie gemacht, weil sie gesehen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so gemacht hat. Punkt. Wenn ihr euch zum Beispiel anschaut in den Hadithen, wo das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben wird, da heißt es öfter, dass Da gibt es einen Hadith über Malik ibn al-Huwayrith, radiallahu anhu. Da gibt es einen Hadith über Ali ibn Abi Talib. Da gibt es einen Hadith über, wie heißt der, Anas ibn Malik. Ja, gibt es einen Hadith über Abu Huraira. Alles Hadithe bei Bukhari und bei Muslim. In diesen ganzen Hadithen beschreiben sie, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Was ich damit sagen will, ist, es ist nicht so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ihr betet, dann stellt euch, also sicherlich hat er das auch gesagt, das ist nicht auszuschließen. Ich meine jetzt die Hadithe, die ich besonders jetzt ansprechen möchte. In einem Hadith beschreibt uns Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er sich zum Gebet aufgestellt hat, dann hat er, während er stand, Allahu Akbar gesagt. Danach hat er, während er sich verbeugt, Allahu Akbar gesagt. Dann hat er, während er sich erhebt, Sami' Allahu liman hamida gesagt. Dann hat er, während er stand, Rabbana wa lakal hamd gesagt. Dann hat er, während er zum Sujud runtergegangen ist, Allahu Akbar gesagt. Dann hat er, während er sich erhoben hat zum Sujud, Allahu Akbar gesagt. Und dann sagt er, und das hat er im gesamten Gebet so gemacht. Was heißt das? Das heißt, der Abu Huraira beschreibt das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er ihm einfach nachmacht. Weil er ihm einfach nachmacht. Was heißt das? Der Gesandte Allahs ist ein Vorbild, dem die anderen Leute folgen. Und deswegen ist das Gleiche bei uns, auf uns übertragen und alle Zeiten, dass die, vieles von dem, was die Menschen machen an Gutem und Schlechten, machen sie durch Nachmachung. Ja? Und machen sie nicht nur dadurch, dass jemand es ihnen gesagt hat, mach dies und mach das. Und das beste Beispiel ist der Vater mit seinem eigenen Kind. Ja? Man sagt sogar auf Deutsch, wie der Vater, so der Sohn. Warum? Weil die Kinder machen das nach, was ihre Eltern machen. Fertig. Das heißt, der Vater braucht nicht lange, also oft natürlich, braucht nicht lange Predigten halten und seine Kinder zu sich nehmen und ihnen eine Predigt halten öfter, sondern viel besser ist es, wenn er diese Sache aus dem Weg gehen kann, indem er es einfach selbst auf beste Art und Weise macht und die Leute machen ihm dann nach. Ja? Und das ist auch das, was natürlich bleibt im Kopf. Man, auch als Kind, wenn deine Eltern eines Tages gestorben sind, dann wirst du dir merken, wie dein Vater gehandelt hat, was er immer zu machen pflegte. Und was man schnell vergisst, ist vielleicht die Wortlaute, was er gesagt hat. Aber man weiß genau, er ist zum Beispiel morgens immer früh aufgestanden, hat immer das und das gerne essen, mochte er zu essen, das mochte er gerne trinken. Warum? Weil das Dinge sind, die er regelmäßig gemacht haben. Und auch der Charakter ist eine Sache, die lange im Herzen bleibt. Also vergisst man nicht so schnell. Deswegen, also ganz einfach, man macht anderen nach gerne, die gut sind. Und umgekehrt genauso. Andere Personen machen dir gerne nach, sobald sie merken, dass du also einen ausgezeichneten Charakter hast. Die Leute, subhanallah, Allah hat uns so erschaffen, dass wenn wir jemanden sehen, der einen guten Akhlaq hat, guten Charakter hat, dann wir mögen ihn. Subhanallah. Egal wer das ist. Vollkommen egal wer das ist. Sogar wenn es ein Nicht-Muslim ist, dann sagen wir, der ist zwar kein Muslim, aber guckt mal, der hat das und die Eigenschaft von eigentlich von einem Muslim. Dann sagt man sogar, subhanallah, ich wünschte, der wäre ein Muslim. Wenn der Muslim wäre, der wäre so ein guter Mensch. Ja? Weil diese Eigenschaft steht bei meisten Menschen im Vordergrund. Ja? Ist natürlich eine Sache, die vom Iman nicht zu trennen ist, prinzipiell. Ja? Also gemeint ist, es kann zwar sein, dass ein Nicht-Muslim einen guten Charakter hat in bestimmten Hinsichten, aber es kann nicht sein, dass ein Gläubiger, der vollkommen gläubig ist, keinen guten Charakter hat. Das ist nicht, weil, warum? Weil der Charakter ist Teil des Iman. Weil der Charakter ist Teil des Iman. Eine ganz wichtige Sache. Eine ganz wichtige Sache. Wenn wir jemanden sehen, der etwas macht, das haram ist, das wirklich also verboten ist in der Religion und so weiter und so fort, dann erst einmal guckst du ihn an mit folgender Absicht. Natürlich, dass du versuchst, ihn auf den richtigen Weg zu bringen, darüber haben wir gesprochen. Aber ganz wichtig, dass du nicht von oben herab zu ihm guckst, im Sinne von, dass du denkst, du bist besser als er. Und dass du ihn deswegen gering schätzt. Wenn du jemanden siehst, der zum Beispiel nicht betet, dann ist die Tatsache, dass du betest, nicht eine Sache, die du selbst erarbeitet hast. Das ist keine Sache, für die du dir selbst auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, Alhamdulillah, ich habe was Tolles gemacht, das Gebet. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala deine Gebete nicht akzeptiert, dann waren das Bewegungen. Und für die auf Bewegungen bist du ja nicht stolz. Sondern wenn du stolz bist, dann bist du darauf stolz, dass Allah deine Tat akzeptiert hat. angenommen hat. Und das weißt du ja gar nicht. Also auf was willst du stolz sein? Und deswegen, wenn du jemand anderes siehst, der sein Gebet nicht verrichtet, dann sollst du traurig um ihn sein und besorgt um ihn sein. Und wenn du besorgt um ihn bist, dann gehst du anders mit ihm um, als wenn du ihn gering schätzt und denkst, er ist ein Sünder. Natürlich ist er ein Sünder, aber dass du denkst, dass er etwas absichtlich falsch macht und dass er, nicht akzeptieren würde, wenn man ihn darauf hinweist. Denn viele Menschen, Alhamdulillah, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala ausgeschossen hat aus seiner Rechtleitung, viele Menschen, Alhamdulillah, wenn man sie hinweist auf etwas, sie akzeptieren, dass man es ihnen gesagt hat. Kommt nur auf den Ton an, wie man auf Deutsch sagt, Ton macht die Musik, auch wenn wir keine Musik machen, aber der Ton im Sinne von, wie man das einer Person sagt, das sind wie Schallwellen, manchmal sie kommen ins Herz rein, wenn man die richtige Wortwahl hat, manchmal sie kommen eben nicht in das Herz rein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, weil ich sage noch einmal, es geht nicht darum, dass du nachher sagst, ja, ich habe der Person doch Bescheid gesagt und sagst, er liegt. Das ist nicht dein Ziel. Ist dein Ziel, dich zu verantworten vor den anderen Leuten? Ist dein Ziel, vor den anderen Leuten zu sagen, damit die anderen Leute nicht über dich schlecht denken, sagst du, ich habe, Alhamdulillah, ich habe ihr Person gesagt und sie will aber nicht? Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass diese Person auf den richtigen Weg kommt. Das ist das Ziel. Und deswegen muss man darauf achten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, niemand von euch ist vollkommen gläubig. Wortwörtlich heißt, niemand von euch ist gläubig. Gemeint ist aber vollkommen gläubig. Ja. Bis er nicht für seinen Bruder dasselbe liebt, wie er für sich selbst liebt. Okay? Und das ist ein Maßstab, an dem man seinen Iman sehr gut messen kann, um zu sehen, ob man, wie stark der eigene Iman ist. Und wenn du etwas liebst für deinen Bruder, und sicherlich liebst du es, dass jemand, wenn er dir spricht, dass er dich nicht angreift, dass er dich nicht attackiert, dass er nicht mit dir mit schlechten Worten kommt, dass er dich freundlich dich anspricht und dass er dich nicht bloßstellt vor anderen Leuten, dass er nicht deine Sünden erwähnt vor anderen Leuten. Und wenn du das für dich selbst gerne magst, dann sollst du auch damit so umgehen, mit anderen Menschen ebenfalls so umgehen. Und wenn du das machst, dann beweist das, dass dein Iman also vorhanden ist. Ich will nicht sagen perfekt ist, also aus einem Teil des Iman zweifellos erfüllt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man yuhram al-rifq yuhram al-khayr. Das heißt, wem Allah subhanahu wa ta'ala verwehrt hat, freundlich zu sein, dem ist alles Gute verwehrt worden. Und ihr wisst auch, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er schroff und hartherzig gewesen wäre, dann wären die Leute rings um ihn herum weggelaufen und hätten dann mit ihm nichts zu tun haben wollen, sallallahu alaihi wasallam. Und das zeigt uns, liebe Bruder, liebe Schwester, dass diese Aussage Allahs sinngemäß, dass wenn du zu ihnen schroff und hartherzig gewesen wärst, also unfreundlich und schroff, dann wären sie von dir weggegangen. Das bedeutet, obwohl er die Wahrheit sagt, das ist der Punkt. Obwohl er sich hinstellt und sagt, bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und bezeugt, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Obwohl er das Beste sagt, was man nur sagen kann. Aber wenn sein Charakter nicht mitmacht, dann nutzen die schönsten Worte auch nichts mehr. Und der Beweis ist, genau der Umgekehrte, der Beweis, die Eier ist schon Beweis genug. Aber ein zusätzlicher Beweis ist, es gibt heutzutage Leute, die sprechen im Namen des Islam, aber die erzählen Quatsch. Und trotzdem, die Leute hören ihnen gerne zu. Warum? Weil sie eben schön reden können. Und weil sie eben freundlich reden. Und weil sie auch einen guten Charakter haben. Und deswegen ist es kein, das kann sein, dass jemand zu Sachen aufruft im Islam, die absolut daneben sind. Und hat aber guten Charakter, ist gastfreundlich und benutzt schöne Worte. Und ergreift das Herz. Und er kann die Herzen ansprechen. Aber in Wirklichkeit, was er sagt, ist absoluter Unfug. Ja? Und das ist der Beweis, dass die Herzen gewinnt man. Meistens einfach durch guten Charakter, wichtiger als dass man was Richtiges sagt, obwohl beides natürlich Voraussetzung ist. Dann ist es auch wichtig, wenn man jemanden auf etwas hinweist, dann wird man nicht überrascht, braucht man nicht überrascht sein, wenn die Reaktion nicht immer so ist, wie man das erwartet hat. Das heißt, manchmal die Leute entgegen einem mit Worten, mit Gesichtsausdrücken, die können einen sogar zum Weinen bringen, für einen Tag, zwei Tage lang, weil die Person so schlimm reagiert hat. Und die kann einen dazu bringen, dass man sagt, ich werde niemanden mehr ansprechen, niemandem etwas mehr sagen. Und es kann bei manchen, der Shaitan kann mit ihnen so stark sein, dass er da sagt, ich möchte nicht mehr zu diesen Geschwistern gehen. Oder manche Leute sagen, ich komme nicht mehr in die Moschee sogar. Ja? Weil er mit bestimmten Leuten hat sie auf etwas hingewiesen und sie haben nicht akzeptiert, was er gesagt hat. Sie haben ihm entgegnet, auf eine schroffe Art und Weise. Und dann will er mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. Da muss man halt aufpassen, weil da hat man zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich sagen, ich weise die Leute nicht mehr auf etwas hin, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jemand, der sich unter die Leute mischt und Geduld hat in Bezug auf das, was er von ihnen abbekommt, ist besser als eine Person, der sich von der Gesellschaft, wie sagt man, absondert. Das ist eine Person, die sich zurückzieht auf die Berge irgendwo, damit sie nicht mehr Probleme hat mit den Menschen, weil sie einfach nicht mit vielen Leuten auskommt, ist nicht so gut wie eine Person, die bei den Leuten bleibt, Geduld hat und trotzdem weiterhin das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Dann ist es auch ganz wichtig, und das ist ein Thema für sich, und deswegen will ich nur sagen, das sind Themen, die wir anschneiden, liebe Geschwister, es ist nicht das Gleiche, ob du einen alten Mann ansprichst oder ob du einen kleinen Jungen ansprichst. Ist einfach nicht das Gleiche. Der alte Mann, er kann sein, er weiß über die Religion viel mehr Bescheid als du. Und kann sein, er denkt, er weiß über die Religion viel mehr Bescheid als du. In beiden Fällen musst du irgendwie erst einmal sein Vertrauen gewinnen, dass er dir überhaupt Aufmerksamkeit schenkt. Und dass er, warum sollte er dir auch glauben? Du musst dir sehr bewusst machen, eines der wichtigsten Punkte ist, dass die Person, die du ansprichst, sie muss auch irgendwie Vertrauen zu dir haben. Denn auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist eine der wichtigsten Lehren aus der Sira. Noch bevor er zum Gesandten berufen worden ist, alaihi salatu wasallam, war er bekannt als der Amin, als der Vertrauenswürdige. Das heißt, die Leute haben ihm vertraut. Und ihr wisst, dass er sallallahu alaihi wasallam, er war wie ein Tresor. Die Leute haben zu ihm ihre Wertgegenstände, ihren Schmuck, ihr Gold und weiß nicht was, haben es bei ihm gehortet, damit er darauf aufpasst. Weil sie so ihm vertraut haben. Sallallahu alaihi wasallam. Und also, das waren, wie gesagt, es war vor dem Islam. Es war vor dem Islam. Sogar nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Propheten berufen wurde, auch da war er immer noch ein vertrauenswürdiger Mensch, was diese Sachen angeht. Und deswegen, ihr kennt die Geschichte aus der Sira, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er rausgegangen ist, und Allah a'lam, ob die Geschichte authentisch ist, aber sie ist bekannt, dass er, bevor er ausgewandert ist, hat er noch angeordnet, Ali ibn Abi Talib, dass er den Leuten ihre anvertrauten Güter zurückgeben soll. Alles, was er zu Hause gehortet hat, aufgepasst hat, alle Schmuckgegenstände, Wertgegenstände, hat er angeordnet, dass er es dann den Leuten wieder zurückgibt, nachdem er ausgewandert ist. Weil er war natürlich unter, wie sagt man, Morddrohung. Der Prophet ist geflohen, weil er Angst um sein Leben hatte. Okay? Und weil Allah es ihm natürlich befohlen hat, auszuwandern. Und trotzdem hat er nicht die Leute betrogen und trotzdem hat er nicht einfach die Sache unterschlagen und gesagt, das sind Kuffar, ich kann einfach das einkassieren, das ist halal und Sache ist mir völlig egal. Nein, weil wenn du so mit den Leuten umgehst, dann vertrauen sie dir nicht mehr und dann schadest du deiner Da'wah viel mehr, als du eigentlich machen wolltest. Ja? Und das ist eine der wichtigsten Lehren aus der Sira. Deswegen braucht man sich nicht wundern, wenn man eine Person anspricht und sie akzeptiert nicht von einem. Du umgekehrt, kommt einer zu dir, den du nicht kennst. Und er sagt dir, Achi, pass mal auf, das, was du machst, darfst du nicht machen. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat das und das und das gesagt. Ja, wenn du ihn nicht kennst, wieso sollst du ihm vertrauen? Ich meine, Allah sagt im Koran, wenn zu euch jemand kommt, ein Frevler, dann sollte ich erstmal vergewissern. Und diese Person, weißt du nicht, wer das ist. Kann sein, die ist vertrauenswürdig, kann sein, die ist ein Frevler, unvertrauenswürdig. Das ist nicht klar. Und deswegen ist es nicht verwundernswert, wenn jemand nicht akzeptiert, was du sagst. Ein weiterer Punkt ist, lieber Bruder und liebe Schwester, ist, dass man einfach, bevor man, wir haben ja diese drei Stufen jetzt gesehen, wir haben gesagt, wenn man etwas Übles sieht, dann soll man es beseitigen, wenn nicht, dann soll man es sagen, und wenn nicht, dann soll man es mindestens verabscheuen. Im Alltag, unter uns Muslime, gerade bleiben wir zum Beispiel in einer Moschee. wie diese hier zum Beispiel. In einer Moschee wie diese hier gibt es Dinge, die anfallen, also Arbeiten, die man erledigen muss. Ja? Sei es zum Beispiel das Treppenhaus kehren, die Toiletten putzen, sei es die Staubsaugung der Moschee, sei es irgendetwas in der Moschee, was anfällt, zu erledigen. Diese Aufgaben, wenn sie nicht erledigt werden, ist zweifellos ein Munkar. Also wenn es immer dreckiger wird in der Moschee, das ist sicherlich ein Munkar. Und keine Sache, die in Ordnung ist. Eine falsche Sache, üble Sache, dass in der Moschee anfängt zu riechen und stinken oder sowas. Wenn jemand das jetzt sieht, dann kann er jetzt natürlich sagen, kann er sich darüber beschweren. Weil es vielleicht Leute gibt, die sich bereit erklärt haben, diese Aufgabe zu übernehmen, und die haben sie nicht übernommen. Aber was ist besser? Besser, als wenn er es selbst macht. Ja? Weil der Hadith sagt ja, wer von euch etwas Übles sieht, der soll es beseitigen. Das ist die bessere Stufe von beiden. Besser als es anderen Leuten die Verantwortung zu geben, auch wenn man Recht hat. Wenn man Recht hat, ich gehe davon aus, wenn man Recht hat, natürlich was anderes. Das ist dann natürlich nicht gut. Dann, lieber Bruder und liebe Schwester, egal wie sehr du auch andere Leute, egal wie sehr du dich in der Religion auskennst, egal wie viel Informationen über den Islam du hast, egal wie viele Hadithe des Propheten du kennst, egal wie viel Wissen über die Sira hast, egal wie viel Wissen du über sonst irgendwas im Islam, du wirst immer bleiben, dass du brauchst, dass du Leute brauchst, Geschwister brauchst, die dich auf gute Sachen hinweisen und dich vor schlechten Seiten bewahren. Der Mensch ist so. Auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte diesen riesigen Vorteil, dass er Leute um sich herum gehabt hat, die ihn auf Gutes hingewiesen haben. Und dazu gehören eben seine Freunde wie Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt niemanden von uns, der eine Stufe erreicht hat, wo er so die Ohren schließen kann, wo er sagen kann, ich kenne mich besser aus als alle anderen und deswegen brauche ich niemandem mehr, keinem Ratschlag mehr zu folgen. Dann eine wichtige Sache, eine Überlieferung, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar, wenn du deinen Bruder, manchmal vermutet man was. Das heißt, du siehst, du kennst einen Bruder von dir. Ich rede von islamischen Bruder. Ich sage Bruder, meistens islamischen Bruder. Oder auch Blutsbruder, völlig egal jetzt. Du siehst deinen Bruder und du vermutest, der hat irgendeine Sünde. Du vermutest, er führt irgendwas im Schilde. Er hat irgendwas Schiefes, irgendwas ist nicht, irgendeine Sache macht er wahrscheinlich die Haram. Zum Beispiel, du vermutest, dass er sich mit Leuten trifft, mit denen er sich nicht treffen sollte. Zum Beispiel. In solchen Sachen, in solchen Fällen, liebe Geschwister, ist es nicht in Ordnung und verboten, dass man spioniert. Spioniert bedeutet, dass du jetzt versuchst, der Sache nachzugehen und ihn versuchst sozusagen auf frischer Tat zu ertappen. Damit du ihm sozusagen sagen kannst, ich habe dich erwischt, das ist Haram, hör auf damit. Das ist eine Methode, die sicherlich nicht in Ordnung ist. Und der Beweis dafür ist eine folgende interessante Überlieferung von Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhuma. Und die möchte ich euch vorlesen, so wie sie ist. Und zwar berichtet Abdurrahman ibn Auf, dass er eines Nachts mit Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhuma zusammen Wache gehalten hat. Gemeint ist offensichtlich, dass in Medina, der Stadt Medina, nachts gab es Leute, die rumgelaufen sind, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist in der Stadt. Okay? Und Abdurrahman ibn Auf war dran mit Umar, radiallahu anhu. Der Khalifa Umar und Abdurrahman ibn Auf, der berühmte Sahabi, Freund des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der wird sogar genannt der Imam des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, während wir beide in der Stadt rumlaufen, erschien uns eine Lampe. Gemeint ist also eine Lampe, Öllampe. Haben wir plötzlich eine Öllampe wahrgenommen. In einem bestimmten Haus. Dann sind wir losgegangen in Richtung dieses Haus und wollten gucken, was ist da los. weil nachts die Leute schlafen. Ausgerechnet in diesem Haus sind Lichter an. Was ist dort los? Und er sagte, als wir dann näher gekommen sind zur Tür, fanden wir, dass die Tür geschlossen war. Und da waren Leute drin. Und ihre Stimmen waren laut, aber sie waren undeutlich. Sie haben Sachen gesprochen, aber unklar und undeutlich gesprochen. Naja, dann sagte Umar radiallahu ta'ala anhu und fasste Abdurrahman an der Hand, sagte zu ihm, weißt du, wessen Haus das ist? Dann sagte er, nein. Dann sagte Umar, das ist das Haus von Rabi'a ibn Umayyah ibn Khalaf. Und sie sind gerade am Trinken. Und am Trinken gemeint ist Alkoholtrinken. Die waren gerade am Trinken und diese Geräusche, die sie von sich gegeben haben, war aufgrund ihres Trunks. Und war, weil sie, und diese undeutliche Sprache war, weil sie am Jallen war, wie man auf Deutsch sagt. Das heißt, die waren nicht mehr am Klar am Sprechen. Dann sagte Umar zu Abdurrahman, ja, was sollen wir jetzt machen? Was meinst du? Was ist deine Meinung? Wie sollen wir jetzt vorgehen? Da sind Leute drin, Muslime, und sie trinken Alkohol. Und sie sind betrunken. Daraufhin sagte Abdurrahman, radiallahu ta'ala anhumah, ich bin der Meinung, dass wir etwas gerade eben getan haben, was uns Allah verboten hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَلَا تَجَسَّسُوا. Das heißt, Allah sagte, spioniert nicht, wir aber haben spioniert. Daraufhin ist Umar radiallahu anhu weg. Fertig. Und das ist eine Eigenschaft von Umar radiallahu anhu gewesen, dass wenn man ihm eine Ayah aus dem Koran vorgelesen hat, um ihm zu zeigen, dass eine Grenze, die hast du überschritten, und eine Grenze, wo du hier nah rankommen bist, er war sofort der Erste, der umgekehrt ist und aufgehört hat mit der Sache. Ja? Das nennt man keine Waqqafan inda Kitabillahi Azza wa Jalla. Ja? Das heißt, wenn man ihm gesagt hat, hier, Allah sagt das, fertig. Da war die Sache für ihn beendet. Und Umar ist weg und hat sie gelassen. Hat nichts mit ihnen getan. Interessanterweise gibt es, wie gesagt, diese Überlieferungen sind im Mustanaf von Abd al-Razzaq, al-Hakim und al-Bayhaqi, Sunan al-Kubra und andere Bücher überliefert worden. Und diese Überlieferung zeigt uns, dass die Sahaba radiallahu anhum die Ayah im Koran wortwörtlich genommen haben. وَلَا تَجَسَّسُ. Das heißt, unspioniert nicht. Und deswegen darf man nicht seinem Bruder nachgehen, bis man herausgefunden hat, dass er etwas Verbotenes tut. Das ist nicht die Art und Weise, wie man das macht. Dann ein wichtiger, wir haben letztes Mal über einen Punkt gesprochen, liebe Geschwister, wo wir gesagt haben, wenn man jemandem etwas verbietet, wenn man jemandem etwas einweist, haben wir gesagt, dann musst du aufpassen, das, was er jetzt macht, ist was Schlechtes. Sie ist eine Person, sie macht etwas Schlechtes. Aber wenn du jetzt vielleicht das auf falsche Art und Weise machst mit ihr, dann kann es sein, sie hört auf mit der schlechten Sache, aber sie macht noch etwas, was jetzt noch schlimmer ist als vorher. Okay? Das haben wir gesagt, muss man aufpassen. Und da gibt es ein schönes, also eigentlich ein trauriges Beispiel dazu, das sich ebenfalls ereignet hat und das erzählt uns Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, und zwar und diese Überlieferung ist und zwar hat Umar radiallahu anhu Rabi'a, ein Sahabi namens Rabi'a, der hatte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hajj gemacht. Er war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf dieser berühmten Abschiedspilgerfahrt. Es gibt nur eine Pilgerfahrt, das nennt man die Abschiedspilgerfahrt. Und später, zur Zeit von Umar radiallahu ta'ala anhu, hat er diese Sünde begangen und hat getrunken. Und dann hat Umar radiallahu anhu ihn des Landes verwiesen. Des Landes verwiesen. Und als er dann des Landes verwiesen wurde, hat er ihn in eine Richtung verwiesen, wo die Byzantiner waren, oder in der Nähe der Byzantiner, die Römer, die Römer. Und er ist dann den Römern gefolgt und ist zum Christentum übergetreten. Und wir wissen nicht, dass er eines Tages wieder zum Islam umgekehrt ist. Und als Umar radiallahu ta'ala anhu davon erfuhr, sagte er, ich werde nach dem heutigen Tag nie wieder jemanden des Landes verwiesen. weil er eben gesehen hat, dass das, was sich daraus ergeben hat, viel schlimmer ist als die Sünde, die er vorher begangen hat. Der Kuffer ist viel schlimmer, als dass man Wein trinkt. Und das ist, wie gesagt, eines der heftigsten Beweise, dass man dringend aufpassen muss, was man macht, wenn man eine andere Person auf etwas Gutes oder Schlechtes hinweist. Dann, liebe Geschwister, braucht man nicht in Bedrängnis geraten, nur weil man jemanden auf etwas hinweist. Das heißt, du darfst nicht wegen, nur weil es dein Vater ist oder deine Mutter ist oder deine Familie ist, denen irgendwas erzählen, was falsch ist. Und auch nicht das Gute gebieten und Schlechte verbieten unterlassen, nur weil du Angst hast, weil du mehr vor ihnen Angst hast, außer als vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben nur gesagt, wenn du Angst hast, dass du einen großen Schaden erlangst, dann haben wir gesagt, das bist du nicht dazu verpflichtet. Das bleibt auch so. Aber prinzipiell, nicht nur weil du Angst hast oder weil du dich schämst, weil es Familienangehörige sind, dass du das, wie gesagt, unterlässt. Es gibt verschiedene Methoden. Eine Methode ist, dass man es direkt zu der Person sagt. Eine andere Methode ist, wir haben gesagt, du musst nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Es kann sein, du sagst es einer anderen Person und sie wiederum sagt es der Person. Ja? Das heißt, du sagst nicht direkt der Person, ach, was du machst, ist haram, sondern du sagst einer Person, die es ihr Bescheid sagt. Wie zum Beispiel, und diese Sache kann man schön ausnutzen. Und deswegen, das muss man sich gut merken. Zum Beispiel, wir machen ja manchmal so Fragestunden. Ja? Und du kannst zum Beispiel eine Frage stellen und diese Frage, die meinst du, die ist eigentlich nicht für dich, aber keiner merkt das. Das ist die Weisheit, dass du es natürlich auf eine Art und Weise sagst, ohne dass ich merke, ohne dass die anderen merken, dass du eigentlich diese Frage gar nicht für dich selbst gestellt hast. Sondern in Wirklichkeit, du weißt, es gibt jemanden, entweder in der Gruppe, unter den Anwesenden, oder jemand, der vielleicht später davon erfahren wird, indem er den Unterricht anhört oder dem, was ihm weitererzählt wird, der diesen Fehler begeht. Und dann bekommst du die Antwort von dem Redner und das gelangt an die Person. Fertig. Du musst nicht selbst der Person das gesagt haben. Wichtig ist, wir haben nämlich gesagt, oder hoffe ich zumindest, dass wir gesagt haben, dass das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verbieten, ist eine Kollektivpflicht. Das heißt, wenn manche das getan haben, reicht es aus. Das muss nicht jeder in jeder Sache jeder alles gemacht haben. Also wenn eine Person nicht gewusst hat, dass zum Beispiel Zinsen haram sind, zu nehmen oder zu geben, vollkommen gleichgültig, dann musst du nicht diejenige Person gewesen sein, die das der Person sagt. Sondern es reicht aus, wenn jemand anderes das ihr gesagt hat. Fertig. Das reicht aus. Wenn eine Person nicht gewusst hat, dass man nicht am Ende des Tages alle 5 Gebete auf einmal was zusammenfassen kann, weil er arbeiten muss oder was nicht was machen muss, dann reicht es aus, wenn der Imam in der Khutba oder dass du ihm eine Kassette gehst oder ein Buch liest, wo es heißt, eben dass das Gebet muss man zu jedes Gebet zur richtigen Zeit verrichten. Das reicht aus. Dann muss man nicht das selbst der Person gesagt haben. Ja? Und so weiter und so fort. Was ich hingewiesen habe, man kann eine Kassette geben. Man kann auch etwas Schriftliches geben, wie ein Buch oder eine Zeitschrift oder ein Flyer oder irgendetwas, wo eine Nasiha drinsteht, die du an die Person richten möchtest. Die Khutba, die Freitagspredigt, ja, braucht man auch, kann man auch gut ausnutzen. Eine Fatwa übers Internet kann man manchmal weiterschicken. Manchmal findest du eine Fatwa öfter, die genau zutrifft auf einen bestimmten Fall. Und dann kannst du einfach diese Fatwa an die Person weiterleiten. Teilweise im Internet ist das sogar so schön, dass man nur die E-Mail angeben muss, an wen es geschickt wird, und die schicken das für dich. Dann weiß die Person nicht einmal, dass du derjenige bist, der das geschickt hat. Also was willst du noch besser als das? Dann kann man auch telefonieren. Man kann auch im schlimmsten Fall der Person aus dem Weg gehen. Man kann auch der Person aus dem Weg gehen. Manchmal wirkt das auch. Ja? Gerade wenn eine Person, du weißt, sie mag dich sehr, du weißt, sie mag dich sehr. Und wie im Fall des Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Dreien, die nicht mit nach Tabuk gehen wollten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ihnen aus dem Weg gegangen, 50 Tage lang, sallallahu alaihi wasallam, und auch seine Freunde und auch sogar seine Frau, die Frauen von dieser Männer. Und trotzdem hat das nicht dazu geführt, dass diese Geschwister, dass die Sahaba radhiallahu anhum vom Islam abgefallen sind. So, im Gegenteil, es hat sie zur Besinnung gebracht und es hat sie zur Tauba geleitet Und es ging ihnen nachher besser als vorher, weil nachher kamen Ayat aus dem Koran, die wir alhamdulillah bis zum heutigen Tag noch lesen. Liebe Geschwister, um diese Sache inshallah zu beenden, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass jemanden auf das Gute hinzuweisen, da gibt es so viel Belohnung darin, denn wenn eine Person etwas Gutes macht und du bist die Person gewesen, die darauf hingewiesen hat, dann bekommst du die Belohnung, genauso die gleiche Belohnung wie die Person, die diese gute Tat gemacht hat. Und deswegen ist es eine der besten Sachen, dass man den Leuten den Islam lehrt, zweifellos, oder den Koran lehrt. Weil wenn du jemandem das Koran lesen beibringst, dann liest er den Koran und dann wird er für jeden Buchstaben belohnt und du wirst auch für jeden Buchstaben belohnt, auch wenn du gerade schläfst und er liest Koran und du schläfst. Und stell dir vor, du bringst 10 Leuten bei und jeder liest Koran und du schläfst und du machst nichts und du kriegst trotzdem Hasanat. Und wie ist es dann, wenn du Kinder hast, denen du den Islam beigebracht hast und das Beten beigebracht hast, subhanallah. Yani, unsere Gebete sind 5 Pflichtgebete. Und du kommst Yawm al-Qiyamah und du hattest 3 Kinder und jeder hat 5-mal gebetet. Dann bekommst du nicht 5, sondern 20 plus die 15 der anderen 3. Jeden Tag hast du 20 Pflichtgebete, werden dir gut geschrieben. Das kannst du gar nicht machen. Das kannst du alleine gar nicht machen. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat verboten, dass man ein Fardgebet 2-mal verrichtet. Ja? Deswegen kannst du nicht sagen, ich bete einfach mein Fardgebet 20-mal. Das geht nicht. Sondern, oder 4-mal jetzt, wenn es 3 Kinder sind, plus dir als Vierter. Das geht nicht. Das geht nur, indem du den Menschen lehrst und beibringst. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, jede gute Tat, die du machst, sie wird ihm sowieso gut geschrieben und niedergeschrieben sind. Du kannst niemals den Propheten sallallahu alaihi wa sallam einholen und du kannst niemals die Stufe erreichen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und es macht auch keinen Sinn zu sagen, ich mache diese Sadaqa für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder ich faste für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder ich mache Hajj für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder so etwas. Oder ich mache Dua, sag sallallahu alaihi wa sallam und mach Dua für ihn nach dem Adhan. Diese Adaya, die vorgegeben sind, macht das kein Problem. Aber prinzipiell mach die Taten für dich selbst, denn sowieso bekommt dein Prophet sallallahu alaihi wa sallam die gleiche Tat niedergeschrieben. Deswegen kann man auch verstehen, warum Zakaria alaihi salatu wa sallam noch im hohen Alter, er hat gesagt, meine Knochen sind schwach geworden und meine Haare sind weiß geworden. Und er hat eben Dua gemacht und gesagt, dass er immer noch keine Nachkommenschaft hat. Und er braucht jemanden, der ihn beerbt. Gemeint ist, sein Wissen erbt. Weil die Propheten, sie hinterlassen kein Geld. Ein Prophet, wenn er gestorben ist, alles, was er hinterlässt, ist eine Sadaqa. Ja? Aber die Propheten, was sie wirklich hinterlassen, ist Al-Ilm, das Wissen. Und zwar das nützliche Wissen. Und deswegen, Zakaria in seinem hohen Alter wollte noch Kinder haben. Und heutzutage gibt es Leute, die sagen, nein, wenn du alt bist, du sollst lieber keine Kinder mehr haben, weil dann tust du deinen eigenen Kindern Unrecht und weil kann sein, dass sie nicht lange was von dir haben werden und bla bla bla. Und der Beweis aus dem Koran ist eindeutig und niemand weiß, wie lange man lebt. Für Allah subhanahu wa ta'ala ist es vollkommen gleichgültig und einfach gleich einfach für ihn, ob er dich sterben lässt im Alter von 80 oder dich sterben lässt im Alter von 20. Warum willst du also sagen, jemand, der 19 ist, er soll Kinder noch kriegen, viele, weil er noch lange leben wird? Wo weißt du das? Und jemand, der 70 ist, soll keine Kinder kriegen, weil du weißt nicht, wer. Das sind Aussagen von Menschen, die nicht verstanden haben, dass man ein Konto hat, das heißt Hasanat, und ein Konto hat, das heißt Sayyiat. Gute Taten und schlechte Taten. Und dass diese Sachen weiterlaufen sollen und müssen unbedingt für dich, damit es dir gut geht. Dann ist es doch wirklich traurig, wenn du Yawm al-Qiyamah kommst und du hast nur die Hasanat, die du selbst gemacht hast. Das ist wenig. Weil du hast nicht lange gelebt. Und ich weiß nicht, wie viele Monate, wenn du das komprimierst und insgesamt gute Taten gemacht hast, fast nichts. Deswegen ist es besser, wenn du für Leute, wenn du dafür sorgst, dass es Leute gibt, die für dich weitermachen. Und das ist sehr, sehr egoistisch und sinnvoll in diesem Fall. Aber Egoismus ist manchmal sehr gut. Deswegen, wenn es nämlich um Ibadah geht, um Gottesdienste geht, da gibt es purer Egoismus. Also es gibt sogar einen Grundsatz im Fiqh, der lautet La Ithara fil Qurubat. Das heißt also, wenn es um Gottesdienste geht, dann zieht man niemandem anderes sich selbst vor. Niemand. Das heißt, wenn es darum geht, zum Beispiel, du bist bei der Kaaba und da ist der schwarze Stein und die Leute Reihenfolge und wer ist dran, mit dem Stein zu küssen, du bist der Erste, du willst der Erste sein, fertig. Das heißt nicht, dass du die Leute wegdrängst und beschubst, das ist ja nicht gemeint. Ja? Aber zum Beispiel Gebetsreihen, da ist eine Lücke vorne. Dann sagst du nicht, okay, lieber Onkel, du darfst vorgehen, bitteschön, nein, bitteschön, nein, du, nein, bitteschön, nein, du. Das ist nicht richtig, das ist falsch. Und dann man geht vor und man versucht, der Erste zu sein, weil das bedeutet, wettzueifern. Das bedeutet auf Arabisch Musabaqa bil Khairat, das Gute, nach dem Guten zu wetteifern, Wettrennen zu machen, wer als Erstes dort angekommen ist. Ja? Da fragt man nicht nach, bietet jemandem anderen an, was zu machen. Gerade bei guten Taten, wie ich darauf hingewiesen habe. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Al-Quran al-Karim, im Surat al-Imran, Vers 110, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Gerechte und verbietet das Verwerfliche. Also, und ihr glaubt an Allah. Diese drei Eigenschaften hat Allah uns erwähnt. Und die Gelehrten sagen Tafsir, wer diese drei Eigenschaften umsetzt, er hat ebenfalls gehört zur besten Gemeinschaft. Fertig. Weil im Arabischen heißt es, vielleicht für die, die ein bisschen Arabisch kennen, auf Arabisch heißt es Kuntum Khaira Ummah. Das heißt, wortwörtlich, so würden es die meisten jetzt erstmal verstehen. Aber, es bedeutet, ihr wart die beste Gemeinschaft. Es hört sich so an, als wären wir heute nicht mehr die beste Gemeinschaft. Oder besser, Entschuldigung, nicht uns, sondern es hört sich so an, als wären die Sahaba das gewesen, jetzt sind sie es nicht mehr. Nein, Kuntum hier in diesem Fall bedeutet Sirtum. Das heißt, ihr seid geworden. Ihr seid die beste Gemeinschaft geworden. Warum? Weil ihr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet und an Allah glaubt. Das heißt, ihr macht Gutes, ihr unterlässt Schlechtes und ihr erfüllt die Bedingung. Die Bedingung ist der Iman. Amanu wa'amilu salihat. Eins ohne dem anderen funktioniert einfach nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin in Al-Quran al-Karim, und dein Herr hätte die Städte nimmer zu Unrecht vernichtet, während ihre Bewohner Heilstifter waren. Das heißt, aus dieser Aya lernen wir, dass wenn die Menschen schlechte Sachen in Gutes umwandeln, schlechte Sachen beseitigen, Gutes machen, dann ist es ein Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Leute nicht vernichtet. Noch einmal, und dein Herr hätte die Städte niemals zu Unrecht vernichtet, während ihre Bewohner Heilstifter waren. Heilstifter ist wie Unheilstifter, jemand, der Unheil macht, und das andere Gegenteil ist jemand, der Gutes macht. Also es ist ein Grund dafür. Des Weiteren sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bei der Zeit, wahrlich, der Mensch ist im Verlust. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Das ist klar. Und jetzt, und sie rufen sich gegenseitig, oder sie halten sich an, dazu Recht zum Rechten. Sie halten sich zum Rechten an. Das heißt, zu dem, was rechtens ist, was in Ordnung ist, was gut ist. Und sie rufen sich gegenseitig ebenfalls zur Geduld auf. Und das gehört zum Amr bil Ma'ruf. Und zum, das heißt zum Gebieten des Guten. Allah sagt im Koran weiterhin, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ أَنْهَوْنَ عَنِ السُّءِ. Als sie vergaßen, womit wir sie ermahnt haben, es geht um die Leute, die das Sabbatverbot übertreten haben. Das heißt, diese Kinder Israels, die hätten am Samstag nicht fischen dürfen und sie haben es dann doch indirekt getan. Allah sagte, als sie dann vergessen haben, womit wir sie ermahnt hatten, haben wir diejenigen errettet, die das Schlechte zu verbieten pflegten. Also ist es wieder ein Grund dafür, dass man bewahrt wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagten die einen zu den anderen, es gab ja drei Gruppen, ne? Die einen haben den Leuten gesagt, macht das nicht. Und die anderen haben das gemacht. Und die dritten, die haben weder den Leuten gesagt, macht nicht, noch haben sie mitgemacht, halb halb. Dann sagen die einen, die halb, die sagen zu den Gläubigen, warum sagt ihr den anderen da, dass sie die Sünde unterlassen sollen? Die werden doch sowieso vernichtet werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagten sie als Antwort, als Entschuldigung vor unserem Herrn. Oder als Entschuldigung vor eurem Herrn. Das heißt, damit wir entschuldigt sind vor Allah. Fertig. Deswegen, wenn also jemand, manchmal kommt es vor, dass jemand sagt zu dir, mach mir das und das. Zum Beispiel, dein Vater sagt zu dir, hol mir die Zeitung so und so. Und du weißt, diese Zeitung, wie die meisten Zeitungen hier, und auch die Krankheit ist auch auf unsere türkischen Zeitungen übergegangen, damit die Türken nicht denken, die sind aus dem Rahmen. Da sind manchmal Sachen drin in den Zeitungen, die sind haram. Und dein Vater sagt zu dir, kauf mir die Zeitung, ich will keinen Namen nennen, weil wir keine Werbung machen dafür. Und dann weißt du, es ist haram und du darfst nicht die Zeitung holen. Und du darfst sie ihm nicht kaufen, nicht bringen. Du willst doch nicht die Sünde machen. Dann kommt beispielsweise der Schaitan und sagt zu dir, ist doch egal, guck mal, erstens, wenn ich das nicht mache, mein Papa wird sauer auf mich sein. Und ich habe keine Lust darauf. Okay? Ich habe keine Lust darauf. Zweitens, auch wenn ich das nicht mache, er wird es sowieso machen. Oder er wird meinen Bruder schicken. Oder er wird es sowieso im Endeffekt diese Sache kaufen. Dann sagen wir als Antwort, egal. Ganz egal. Hauptsache, du hast nicht mitgemacht. Hauptsache, du bist nicht dabei. Wenn er, das heißt, weil er sowieso das Haram machen wird, machst du mit ihm? Das heißt, du willst sagen, die Leute dort, die gehen sowieso in die Hölle. Oh, ich gehe mit denen. Das bedeutet das. Ich mache so einfach mit, weil die machen es ja sowieso. Nein, Hauptsache, du machst nicht mit und fertig. Und dann kann dein Vater einen Aufstand machen, springen hoch und runter. Das bedeutet, dass du ihn nicht hören darfst in diesem Punkt. In diesem Punkt, weil man darf seinem Vater nicht gehorchen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dabei nicht zufrieden ist. Subhanahu wa ta'ala. Ja? Aber das bedeutet nicht, dass man gar nicht mehr auf seinen Vater hört. Das stimmt natürlich nicht. Also muss man den Mittelweg darin finden. Das Gute zu gebieten und Schlechtes zu verbieten, liebe Geschwister, ist eine Eigenschaft der Gesandten. Eigenschaft der Rusul, der Gesandten, Rasul. Plural davon ist Rusul. Warum? Weil Allah hat sie beschrieben im Koran, Rusulan Mubashirina wa Munzirin. Gesandte, die frohe Botschaften verkünden und auch warnen. Frohe Botschaften verkünden, das heißt den Leuten frohe Botschaften des Paradieses verkünden und so weiter und so fort. Und sie warnen. Sie warnen vor verbotenen Sachen. Das ist genau das Gebieten des Guten und das Verbieten des Schlechten. Dann Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist eine Eigenschaft der gläubigen Menschen, der Mu'min. Allah sagt im Koran, und die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die einen sind der anderen Schutzherren. Ba'duhum awliya'u ba'd. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ya'muruna bil ma'ruf. Sie gebieten das Gute, wa'inhauna 'anil munkar, und sie verbieten das Schlechte. Und so weiter und so fort, liebe Geschwister, gibt es viele Erzählungen im Koran, im Karim, die darauf hinweisen, dass das ein Bestandteil, ein unbedingter Bestandteil unserer Religion ist, nicht davon zu trennen ist. Und je mehr du dich daran hältst und je besser du das umsetzt, desto eher gehörst du zu der Ayah, die wir vorhin gesagt haben, ihr seid die beste Gemeinschaft geworden, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Wir machen jetzt wieder eine 4-minütige Pause, inshallah, und dann machen wir das hier weiter. Barakallahu fiikum, wa Allah, ich bin für eure Aufmerksamkeit und für eure Anwesenheit. Barakallahu fiikum.